Willkommen zu diesem Vortrag, keltischer Jahreskreis, Jahreszyklus, je nachdem, wie man es nennen will. Und ich beschäftige mich schon lange damit, mit diesen Jahreskreisfesten und mache auch Abende dazu, übers Jahr verteilt, genau zu diesem Zeitpunkt. Und es gibt auch Videos zu jedem Zeitpunkt dazu. Und heute ist so für mich dieser Vortrag mal eine Zusammenfassung, nicht nur, sondern auch einen Überblick zu geben und ein bisschen auf die Geschichte, auf unsere mitteleuropäische Geschichte auch einzugehen. Deshalb Kelten. Warum ich es nicht germanischer Jahreskreis genannt habe, da werde ich noch darauf eingehen, Unterschied zwischen Kelten und Germanen. Einfach, wie gesagt, so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Und eben auf das, was ist eigentlich so das, worum geht es in diesem Jahreskreis, was sind eigentlich die wesentlichen Punkte und was ist damit eigentlich gemeint mit dem Ganzen. Und da möchte ich eben, ja, auf das möchte ich gern drauf eingehen. Und wer weiß schon, was er... Nein, ich habe eine andere Frage. Wer glaubt, dass er keltischer Abstammung ist? Okay, eine. Wer glaubt, dass er germanischer Abstammung ist? Auch eine. Und der Rest? Wo kommt sie her? Ja, das ist interessanter, wenn wir schauen, weil slawisch schließt es nämlich nicht aus. Und das ist genau der Grund, warum ich auch ein bisschen auf die Geschichte eingehen werde. Und vielleicht auch, worum es mir geht, warum ich mich überhaupt damit beschäftige, ist ja nicht nur unsere alte Geschichte, da beginne ich zwar, aber mir geht es immer darum, was hat es mit mir heute zu tun? Ja, was haben diese ganzen Rituale, diese Jahreskreisfeste und so weiter, brauche ich die überhaupt? Wozu sind denn die da? Was ist da mein Bezug dazu? Und darauf möchte ich auch eingehen, wenn wir so die einzelnen Stationen uns anschauen und zu schauen, wo hat es für heute eine Bedeutung. Für mich hat es insofern eine sehr tiefe Bedeutung, weil dieser Körper lebt zwar in dieser Neuzeit mit elektrischem Licht, Strom, Heizung und so weiter, aber dieser Körper ist ja schon evolutionsgeschichtlich, genetisch gesehen sehr alt. Das heißt, er ist gewohnt, mit der Natur zu leben. Und auch wenn wir uns heute sehr entfremdet haben, dieser Körper lebt es nach wie vor. Daraus ergeben sich ja manchmal Probleme, die wir überhaupt nicht als das wahrnehmen, woher die kommen oder wieso wir Schwierigkeiten haben. Ein klassisches Beispiel, wir haben jetzt gerade November, dieser berühmte November-Depression, November-Blues und so weiter. Wieso eigentlich? Da werde ich auch darauf eingehen, weil es eine ganz, ganz spezielle Jahreszeit. Wir nehmen uns nicht die Zeit dafür, wirklich darauf einzugehen. Und das ist eigentlich so meine Motivation. Also ich sehe mich nicht als Historiker oder schon gar nicht Archäologe oder sowas, sondern ich benutze die Dinge und schaue, wie kann ich sie transferieren? Wie kann ich sie transferieren für mein Leben? Wie kann ich es eben mit meinen Seminaren auch anbieten? Für das mache ich auch die Seminare. Und ich entlehne sozusagen das alte Wissen, das, was halt noch da ist, und schaue und nehme mir die Freiheit und zu sagen, okay, das wandle ich. Und das ist das Schöne, weil wir heute in einer Zeit sind, meines Erachtens, wo wir die Freiheit haben, unsere eigenen Rituale zu gestalten, unsere eigenen Traditionen neu zu kreieren. Ich kann das Alte nehmen und zu schauen, was hilft mir, was nützt mir das. Ich kann mich auch an Kulturen orientieren. Bei mir selber war es so, dass ich mich sehr mit den indianischen Native American Kultur beschäftigt habe, drüben gewesen bin und so weiter, mit diese ganze Kultur in mich aufgesogen habe. Und dann habe ich mal viel gelesen über Aborigines und mit afrikanischer Kultur weniger, war mehr so am Rande. Und dann irgendwann ist bei mir die Frage auftaucht, ja, was ist denn mit meiner eigenen Kultur? Wo komme ich eigentlich her? Was ist denn mit mir? Was ist denn in diesem Körper genetisch gesehen, anlagebedingt? Und das ist jetzt ganz wichtig, für diesen Kreis, für diesen geografischen Kreis. Und das ist nämlich, das ist immer auch was Entscheidendes. Das, worauf ich mich beziehe, und deshalb nenne ich es keltischen Jahreskreis, weil eigentlich ist das Ganze viel älter, hat was mit unserem mitteleuropäischen Raum zu tun. Daher kommt nämlich das, mit der Natur zu sein. Und das Wichtigste, und da werde ich gleich dann drauf eingehen, ist das Licht, sprich die Sonne. Und das kann man sich vorstellen, das ist ja ganz was Entscheidendes für frühere Zeiten. Für uns heute ist es nicht mehr so bedeutend, ja, ob es jetzt, für uns ist es einfach lästig, jetzt wird es früher dunkel und in der Früh stehe ich auf und muss in die Arbeit oder wo auch immer hin und es ist immer nur dunkel und es ist lästig. Früher in anderen Zeiten hat es ganz anders ausgeschaut, da war es ganz, ganz wichtig, mit diesen Zeiten, mit diesen Licht-Sonnenzeiten zu gehen. Und darauf beruht es auch. Aber da gehe ich noch drauf ein. Vielleicht erstmal so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Kelten, Germanen und das gegenüberstellen. Eigentlich, was ich vorhin schon gesagt habe, die Geschichte ist viel, viel älter. Das, worauf ich mich beziehe, nämlich diesen Sonnenrhythmus, die Beschäftigung damit, beschäftigt Menschen schon seit Jahrtausenden. Die ältesten Funde sind hier in Deutschland, Sachsen-Anhalt, in Goseck, glaube ich, heißt der Ort. Da hat man so über 4000 Jahre alte Bauten gefunden, die waren nach dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und zwar nach der Sonnenwende ausgerichtet. Also da ist nicht mehr viel übrig, aber wenn man, das war so, wie gesagt, 4000, 4000 irgendwas, also Jahreszahlen so ungefähr, über den Daumen mache ich das. Und erst später war ja die Hochkultur von den Ägyptern, so 2600. Und wir wissen auch, dass da viel Ausrichtung ist. Die Pyramiden zum Beispiel, diese Riesenpyramiden sind ja auch ausgerichtet nach den Richtungen, so wie wir sie auch haben, Himmelsrichtungen. Also das war ganz wichtig. Diese Richtungen, diese Himmelsrichtungen haben ja was mit der Sonne zu tun. Wo wir hier das älteste Kulturzeugnis haben, ist die Himmelsscheibe von Nebra. Schon mal jemand von euch was davon gehört? Das ist ein ganz wichtiges Dokument aus der Bronzezeit. Die ist entstanden 1800, also 1800 Jahre vor Christus. Und hat 200 Jahre vermutlich Herrschern gedient, Weisen gedient und ist dann 1600 eingegraben worden. Und nicht einfach nur verscharrt, sondern man hat es wieder entdeckt, gefunden vor, ich weiß nicht mehr, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 150 Jahre oder sowas, hat man die Scheibe wieder entdeckt und hat gesehen, die ist sozusagen, ja, beerdigt worden im rituellen Zusammenhang. Also da muss es irgendein Geschehnis gewesen haben, weil diese Scheibe muss zu der Zeit etwas sehr, sehr Wertvolles gewesen sein. Und diese Scheibe zeigt nämlich den Sonnenlauf und weist genau auf die Zeitpunkt. Man kann mit dieser Scheibe messen, wo stehen wir im Jahreslauf. Man muss sich vorstellen, für uns Uhrzeiten, Kalenderzeiten sind so selbstverständlich. Ja, jeden Tag ist ganz klar. Wir schauen auf die Uhr, wir schauen auf den Kalender und es ist so in unser Leben integriert. Aber das ist ja was Neues. Vor allen Dingen in diesem Kalender auch, den wir haben. Der ist ja sozusagen erfunden. Früher sind die Menschen ja mit der Zeit gegangen und da war es ja ganz wichtig, wann ist denn die Zeit zu sehen? Wann sollte ich denn tunlichst ernten, damit das nicht vertrocknet oder die Stürme kommen oder sowas? Und wo ist der Anhaltspunkt, wenn man keinen Kalender hat? Diese Scheibe von Nebra, also die jetzt mittlerweile ja, also wie gesagt, 1800 vor Christus plus 2000, also so 3800 Jahre alt ist. Und die zeigt, mit der kann man sehr genau den Sonnenlauf sozusagen bestimmen, messen, wo bin ich gerade in diesem Jahreskreis. Und das ist mitten in Deutschland, hat man die gefunden. Da ist mittlerweile ein Museum da, es gibt sogar ein Hotel, eine Himmelsscheibe-Hotel gibt es da und so weiter. Was jetzt den Ort nimmer genau, irgendwo mittendrin. Kann man googeln, kann man schauen. Ja. Und das ist sozusagen unsere Geschichte letztlich. Also wir sehen die Geschichte sehr verknüpft mit diesem Sonnenlauf. Und jetzt gehen wir noch weiter in die Geschichte vorwärts, also Richtung Christi Geburt. Und da ist es so circa 2000 rum, also genau eben auch zu dieser Zeit, wo diese Himmelsscheibe entstanden ist, in dieser Bronzezeit. Da nennt man Steinaxtkultur oder Steinaxtmenschen. Und man nennt sie auch Schnurkeramiker. Das ist halt das, was man gefunden hat. Das, was man gefunden hat, sind Grabstätten, sind Scherben letztendlich. Und so beginnt eigentlich unsere Kultur und auch das Keltische so 2000 vor Christus. Also so grob 4000 Jahre. Und da sind aber noch keine Kelten, oder wir nennen sie da noch nicht Kelten, sondern das sind eigentlich auch die Vorfahren. das, was wir als Kelten bezeichnen, und die haben sich auch selber als Kelten bezeichnet, die Keltoid haben sie sich genannt, oder so, ich weiß nicht, was ausgesprochen wurde, aber so in der Art, das eigentlich die ersten Aufzeichnungen, die ersten Funde sind so 500 vor Christus erst aufgetaucht. Und die Kelten haben ja nichts aufgeschrieben. Die haben später dann irgendwann einmal haben sie die griechische Schrift verwendet, aber eigentlich Schreiben war nicht ihr Ding. Schon gar nicht im Sinne von Aufzeichnungen historischer Art, spiritueller Art und so weiter. Das führt dazu, dass wir, was wir wissen von dieser Zeit, also von diesen Kelten, sind Funde, das sind Gräber in erster Linie, und Gräber sind natürlich für Häuptlinge, für Könige, für Herrscher. Und man findet wenig oder so kaum was über das, ich sage jetzt mal, gemeine Volk, über das Bauernvolk, was die ja waren. Und zwar deshalb ganz einfach, weil die keltische Kultur ist keine Steinkultur, sondern eine Holzkultur. Und das zerfällt. Ja, also so Ansiedlungen, Häuser und was auch immer es da gegeben hat, ist nicht mehr viel übrig. Das heißt, was wir wissen, sind diese Grabgräber und die Grabbeigaben. Die haben ganz klar, war eine Ausrichtung ans Jenseits. Und dadurch, wie, was, ihr kennt es vielleicht von ägyptischen Gräbern, ja, Tutanchamun zum Beispiel, da sieht man, dass sehr viel mitgegeben wurde mit der Idee, das kann der brauchen im jenseitigen Leben. Und damit sehen wir eine Ausrichtung, nämlich der Glaube ans Jenseits, dass es ein Jenseits gibt. Nicht wie in kirchlicher Sinn mit Hölle und Himmel und so weiter, sondern sowas wie ein Leben. Weil man hat denen ja alle möglichen wertvollen Dinge mitgegeben, bis hin zu Pferde, die sterben mussten, und mit dem, bis hin zu Sklaven, bis hin zu Verwandte oder sowas, die in den Gräbern mit bestattet worden sind und bestimmt nicht freiwillig. Und das ist das, was man weiß. Und das Zweite, was man weiß, die schriftlichen Aufzeichnungen stammen von den Römern. Und das Alleroberstes ist das Cäsar. Der hat diese Aufzeichnungen von Bellum Gallicum, der Gallische Krieg ist es. Und Cäsar hat sehr präzise aufschreiben lassen, was ist da geschehen an Kultur und an Wissen. Und natürlich ist das jetzt gefärbt von den Römern. Und aus diesen zwei Quellen wissen wir was, sonst wissen wir nämlich nichts. Und das ist so der Ursprung von unserem Wissen über die Kelten. Und was man an den Grabbeigaben, was man da sieht, ist was sehr Faszinierendes, nämlich, dass man wirklich von einer eigenen Kultur sprechen kann. Das sind Gold. Erstens mal, und also Geschmeide und auch Figuren. Und das Interessante bei dieser keltischen Kultur ist, und was einmalig ist und warum es nicht mit der griechischen und römischen Kultur vergleichbar ist, weil die haben ja zu der Zeit eine Hochkultur gehabt. Die Ägypter sind schon vergangen gewesen. So das Keltische war an der Grenze zu einer Hochkultur, aber die Griechen und die Römer, die haben ja zu der Zeit so 500 vor Christus, Jahrtausendwende bis 500, 300, 400 nach Christus, haben ja die Hochkultur gehabt. Und dieses, was wir wissen von den Grabbeigaben, unterscheidet sich ganz enorm. Und da sind Figuren, da sind Bildnisse, die erscheinen uns sehr bizarr, sehr mystisch. Die regen natürlich auch sehr die Fantasie an von dem Ganzen. Wir wissen nicht, was sie wirklich bedeutet haben. Aber wenn man sich mal diese Grabbeigaben anschaut, und dann kommt man automatisch in Fantasien von Anfang von Monster über irgendwelche Gespensterwesen oder sonst was. Also es ist sehr, sehr faszinierend. Was die Kelten noch ausmacht, ist eine gemeinsame Sprache. Weil was sonst ist, die Kelten gibt es ja eigentlich nicht. Ich gehe dann später auf die Germanen ein, weil die gibt es überhaupt nicht. Ja, also die Germanen ist eine reine Erfindung. Aber bleiben wir erstmal bei den Kelten, aber ich kann ja schon mal vergleichen, Kelten und Germanen zum Teil. Sondern die Kelten gibt es deshalb nicht, weil es einzelne Stämme waren und die waren ziemlich zerstritten untereinander. Das ist übrigens das Gleiche mit den Germanen. Und vielleicht an der Stelle, ich verwende jetzt den Begriff Germanen, aber es hat nie ein Volk gegeben von Germanen. Und es hat nie, und ein Volk meine ich damit, eine gemeinsame Ausrichtung. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, was Germanen ausmacht, ist diese Sprache. Und diese Sprache, dieses Indogermanische, kommt aus dem Osten. Und übrigens, genau das habe ich noch gar nicht gesagt, das Ganze kommt aus dem Osten. Deshalb Slawisch ist Germanisch, wenn man so will. Auch ich benutze den Begriff, auch wenn es kulturhistorisch eigentlich nicht wirklich eine Gültigkeit hat, verwenden wir den trotzdem und verwenden auch ich. Weil es dieses Volk, wie gesagt, nie gegeben hat. Das einzige Gemeinsame war die Sprache. Ansonsten muss man sich vorstellen, und das ist bei den Kelten ähnlich, es gibt einzelne kleine Gruppierungen, Häuser, Ansiedlungen. Und auch bei den Kelten war das sowas, wie wir sagen, heute sagen würde, Weiler. Ja, also Gehöfte, Bauernansiedlungen, es waren alles grundsätzlich Bauern. Und aber die Gemeinsamkeit bei den Germanen zum Beispiel, wie wir es gerne hätten, hat es nie gegeben. Bei den Kelten ja, und da ist der Unterschied. Die Kelten waren ja nicht nur hervorragende Goldschmiede, sondern auch Eisenschmiede. Die Kelten waren die, wo es dann das Eisenzeit eingeläutet worden ist. Das ist die Hochdorfkultur, die Latene-Kultur. Und die waren Meister der Eisenschmiede. Und das ist so, natürlich Waffen, Schwerter. Das ist so das eine der wichtigsten Sachen, weil sie waren Krieger. Das ist auch etwas Gemeinsames von Germanen und Kelten, Krieg. Wir leben heute in einer unvorstellbaren friedlichen Zeit, auch wenn uns die Medien was anderes vorgaukeln. Na, vorgaukeln ist vielleicht falsch gesagt, aber es wird immer die Sensation Krieg betont und gezeigt, wo in der Welt irgendwo sich die Leute Köpfe einschlagen. Nur, es hat niemals so eine friedliche Zeit gegeben wie heute. Wenn man die Zeit von damals anschaut, und das betrifft jetzt die, die gerne sich auf das Keltische beziehen, das wird immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, romantisiert. Das stammt übrigens so aus der Zeit der Romantik. Also 1700, 1800 war ja so die Romantikzeit. Und aus der Zeit stammt es, dass man angefangen hat, das Keltentum zu verherrlichen und eben zu romantisieren und Geschichten zu erfinden, die alle zusammen nichts mit dem Keltentum zu tun hat. Das muss eine unvorstellbare, grausame und wüste Zeit gewesen sein, sowohl von der keltischen als auch später von der germanischen. Vielleicht mal kurz zurück zur Geschichte, dass ich euch nicht verwirre. Die Kelten, die ersten Aufzeichnungen war so 500 vor Christus. Aufzeichnung von die Römer, Kampf gegen die Römer. Und damals waren das Germanische, also diese einzelnen Stämme, wo jeder ganz für sich gelebt, gehaust hat und auch seine eigene Kultur gehabt hat, aber sehr, sehr primitiv. Barbaren, ja, waren das. Da hat übrigens, ich habe so ein Zitat von einem römischen Gelehrten, der auch die Kelten betrifft, für diejenigen, die gerne Kelten sein möchten. Die Kelten fern im Norden, jenseits der Gebirge und Wälder hausten sie. Karg waren ihre Hütten und ihr ganzes Leben. Nackt und kampfwütig traten sie dem Feind entgegen. Todesfurcht kannten weder ihre Männer noch Frauen. Kopfjäger waren sie und die Krieger suchten untereinander, ihre sexuelle Lust zu befriedigen. Doch Kinder glichen sie in ihrer Gier nach Essen und Trinken in ihrer hemmungslosen Prahlerei. Wow, okay, das ganze romantische Bild ist hier nicht besonders dargestellt. Aber so war es nach allem, was wir wissen, nach, wie gesagt, auch die Funde, war das wirklich, es war Mord und Totschlag. Es war eine unsichere Zeit, es war ganz gang und gäbe, dass sich die ganzen Stämme gegenseitig überfallen haben, sich die Köpfe eingeschlagen haben und sich umgebracht haben. Und du warst nie sicher, wenn du irgendwo dein Feld bestellt hast, ob nicht irgendeine Horde daherkommt, alles niedermetzelt, alles abfackelt Und wieder weiterzieht. Das war damals zu der Zeit wirklich die Normalität. Das können wir uns kaum vorstellen, in dieser Dauerbedrohung zu leben. Und wie gesagt, der Unterschied zwischen die Kelten und die, das war nicht der Unterschied zwischen Kelten und Germanen, sondern was die Kelten entwickelt haben, ist, die Historiker sagen, sie sind knapp an der Hochkultur gewesen. Nicht so wie die Römer und die Griechen, weil die haben Steingebäude gehabt, die haben Tempel gehabt, die haben Städte gehabt. Das haben die nicht gehabt, erst später, in der späteren Zeit um Christi so, haben sie so gesagt, genannt die Oppida. Erstens Städtegründung gewesen, aber vorher waren das einfach nur so kleine Ansiedlungen, die sich, wie gesagt, gegenseitig bekämpft haben. Aber es hat eine gemeinsame Kultur gegeben, es hat eine gemeinsame Sprache gegeben, das Keltische, und es hat eine übergreifende Kultur gegeben und es hat das gegeben, was bei den Germanen überhaupt nie gegeben hat, nämlich wir sind Kelten und sich dazu bekennen. Was die Kelten noch geschafft haben, ist Straßenbau. Das war aber auch ihr Verhängnis. Weil dieser Straßenbau ist natürlich, war für die Römer wunderbar, weil dadurch haben sie in das keltische Land, in das gallische Land, Gallien ist gleich Kelten, reinzumarschieren. Das war anders bei den Germanen, weil die haben in den Wäldern gehaust, in den Sümpfen. Und in den Urwäldern, wie man sie heute bei uns ja weder kennt noch sie vorstellen kann. Und deshalb sind die Römer da zwar auch einmarschiert, aber sie haben das nie in der Form besetzt, wie sie eben Gallien besetzt haben. Caesar hat ja den Rhein als Grenze postuliert. Der hat gesagt, östlich vom Rhein Barbaren, westlich von Rhein die Gallien, unser Land. Und das hat zwar nicht gestimmt, das hat er gesagt wegen dem Senat, der hat das gebraucht. Caesar musste sich ja rechtfertigen dem Senat gegenüber, musste seine Kriegszüge rechtfertigen und auch Geld dafür kriegen. Und das war eine Rechtfertigung, dass er gesagt hat, hier Gallien, Reichtum, Kultur, das brauchen wir, da ziehen wir ein und da ist das Barbarentum. Und die Römer sind zwar da einmarschiert, aber sie haben Germanien, wie gesagt, das ist dieses vom Land her, meine ich jetzt, das ist östlich vom Rhein, dieses ganze Gebiet, und es zieht sich bis ins Slawische rüber, eigentlich bis ins Russische rüber, haben die nie wirklich erobert. Das waren nie römische Provinzen, so wie das, was eben, wir sagen halt links vom Rhein, rechts vom Rhein, das Linksrheinische, und das ist irgendwann römisch geworden. Aber es hat eine Zeit lang gedauert. Die ersten Jahrhunderte, so 500 bis 100 vor Christus, haben die Römer wenig Chance gegen die Kelten gehabt. Wie gesagt, sie waren fantastische Waffenschmiede und sie waren Draufgänger und das haben sie auch gemeinsam mit den germanischen Kämpfern gehabt. Das muss, also die Schlachten, die Römer sind erschrocken und erzittert am Anfang, wenn die losgestürmt sind. Sie haben sich bunt angemalt. Sie haben sich zum Teil nackt ausgezogen, mindestens einen Oberkörper. Das Einzige, was sie gehabt haben, war ein Schild und ein Schwert und Lautstärke. Da hat es so Trompeten gegeben, so lange, so was, 1,50 Meter hohe mit so Tierköpfen. Und damit haben sie keine Musik, sondern Lärm gemacht. Die Germanen übrigens haben es ähnlich gemacht. Die haben Körbe mit Felle bespannt und drauf gedroschen. Und so sind die im Krieg, und zwar nicht nur die Männer, sondern es gibt in Geschichten eben genauso die Frauen genauso. Also bei den Kelten, wie auch bei den Germanen, war den Frauen genauso, die sind genauso mit Waffen umgegangen. Die sind auch in Krieg gezogen, zum Teil zum Erschrecken von den Römern. Ja, die Berichte, wo die ganz entsetzt gewesen sind, wie diese wilde Horde auf sie zugestürmt ist. Bunt bemalt, schreiend, laut, nackt, ja. Und die Römer waren ja schon, sie sind immer mehr diszipliniert, haben sich diszipliniert. Wie gesagt, wir sprechen jetzt über eine Zeit der von Jahrhunderte. In der Zeit haben die Römer gelernt, dass es Struktur und Ordnung braucht. Und das war letztendlich das, was den Kelten auch den Garaus gemacht hat. Das ist die ersten Jahrhunderte, also die ersten, sagen wir mal so 300, 400 vor Christus, sind die Römer nichts wie geschlagen worden von den Kelten. Und die haben sich auch immer weiter ausgebreitet. Die Kelten waren nämlich in Rom 300 irgendwas, ich frage es mir die Jahreszahlen so ungefähr, ja, um 300 irgendwas vor Christus sind die bis Rom und haben Rom verwüstet. Die haben nur einen Fehler gemacht. Sie sind wieder abgezogen. Sie sind nicht dort geblieben. Wenn die Kelten damals in Rom geblieben wären, hätten wir vermutlich eine völlig andere Geschichte. Wenn die Rom besetzt, und das hätten sie, das wäre die Möglichkeit gewesen, aber es hat sie nicht interessiert. Das interessiert hat sie, wir machen alles platt, wir verwüsten und dann gehen wir wieder heim, saufen und fressen. Wirklich, es war so, ja. Und es hat mich interessiert, was die Römer interessiert hat, war nicht Verwüstung, sondern war, wir erobern. Wir gehen Stück für Stück für Stück weiter. Zuerst Norditalien, dann um Norditalien zu sichern, musste man noch ein Stück weitergehen. Das, was wir heute, hat es ja damals nicht gegeben, Schweiz nennen, Österreich nennen, diese Gebiete, ja, die mussten dann, okay, die Grenze erweitern, um diese Grenzgebiete zu schützen, noch ein Stück Land erobern und noch ein Stück und noch ein Stück. Und so sind sie immer weitergezogen und haben letztendlich ganz Gallien besetzt. Und das Verhängnis, warum, wie gesagt, das wollte ich nur zurück zur Eroberungszüge, die haben, es hat Wanderungen gegeben, Keltenwanderungen, die Germanen haben auch Wanderungen gehabt. Das war gang und gäbe auch, dass Völkerwanderungen stattgefunden haben. Die Frage ist, in was für Dimension. Und diese großen Völkerwanderungen, da sind Zehntausende, Hunderttausende von Menschen losgezogen. Die Kelten, und man weiß nicht genau warum, vielleicht war es aus Platzmangel. Da haben sich eigentlich zwei Herrscher, zwei Brüder, haben gesagt, okay, wir ziehen los und haben sich ausgeknobelt, wer wohin. Die anderen sind in den Süden gezogen und dann die anderen sind in den Osten, die andere Truppe ist in den Osten gezogen. Die in den Süden sind bis Rom, haben alles verwüstet auf ihrem Weg, haben auch Rom verwüstet und sind wieder heimgegangen. Die in den Osten gezogen ist, sind bis zum Orakel von Delphi gezogen, also bis Griechenland gezogen, auch eine Spur der Verwüstung und sind dann wieder heimgegangen, haben aber zum Teil Leute sind da geblieben, so schon. Und dadurch war irgendwann einmal dieses ganze Europa, wie gesagt, Griechenland, wenn man von Griechenland in den Norden rauf geht, diese sogenannten slawischen Bereiche, bis hin zu diesen iberischen Bereichen, die Iberokelten, also Spanien, Portugal, war alles irgendwann keltisch, ein Riesenreich und eben so Norditalien bis so in die Mitte. Und das Verhängnis von den Kelten ist das, auch ein bisschen das Verhängnis, es ist so vergleichbar auch mit denen, was wir als Indianer bezeichnen, nämlich, die haben sich gegenseitig ständig bekriegt. Wenn die es geschafft hätten, was die Römer geschafft hätten, nämlich ein einheitliches Volk zu bilden, dann hätte es vermutlich ganz anders ausgeschaut. Aber die haben sich nicht nur gegenseitig ständig bekriegt und die Köpfe eingeschlagen, sondern die einen haben mit den Römern paktiziert, also die haben sich dann von den Römern sozusagen einkaufen lassen, haben das eigene Volk verraten und so weiter. Und das ist der Grund, warum die Römer, letztendlich Cäsar an erster Stelle, das Gallien besetzen hat können. Und weil das Glück hat sich so um 100 vor Christus gewandelt und so um 58 vor Christus war so die entscheidende Schlacht, da haben die Römer die Sueben geschlagen, das übrigens Sueben, das Weitergang Schwaben, das was wir heute Schwaben haben, waren früher die Sueben. Und dann letztendlich die allerletzte Schlacht war Alesia. Jeder, der Asterix und Obelix schon mal gelesen hat, kennt Alesia. Das ist so die letzte Schlacht, die war 52 vor Christus und das war das Aus für die Kelten. Ab dann war es vorbei damit. Und es war so die Schlacht von Alesia des Vercingetorix. Das war der Held von damals. Der heute in Frankreich gibt es eine Statue, eine 7 Meter hohe Statue von ihm, gibt es zwei sogar, eine, wo er steht, eine mit hoch zu Pferd. Das Interessante ist, er hat das Gesicht von Napoleon, zu der Zeit ist es nämlich gemacht worden. Napoleon war ein Fan von Vercingetorix, obwohl er interessanterweise ja verloren hat gegen die Römer. Das war aber so, die Gallien, Frankreich, unsere alte Kultur, wir sind Kelten, ja, so wie wir es hier gerne haben, wir sind Germanen, so wie die Italiener gerne haben, wir sind Römer und so weiter, was alles, ja, wie soll ich sagen, nicht historisch gerechtfertigt ist. Und deshalb hat er das Gesicht von Napoleon anscheinend, diese Statue. Und was er noch hat, was es ihm nie gegeben hat, ein Flügelhelm. Ihr kennt wahrscheinlich Asterix und Obelix, oder? Asterix hatte einen Flügelhelm, den hat es nie gegeben. Dieser Flügelhelm ist eine reine Erfindung. Ja, das ist wie so vieles, was eine Erfindung ist aus der Zeit. Ja, also das ist so, und da war der Untergang. Und dann war es so, dass die Kelten Stück für Stück sich das aufgelöst hat. Mehr oder weniger. Nämlich die Gebiete, die nicht erobert worden sind, und da ist auch was Überlieferungen von heute, ist zum Teil Wales, ist Irland und Schottland. Schottland haben die Römer nie erobert. Was die gemacht haben, ist ein Hadrianswall, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, einfach quer rüber einen Wall gezogen und gesagt, so, bis hierher Kultur, danach Barbarentum. Das gleiche haben sie übrigens mit Limes auch gemacht. Das ist euch wahrscheinlich bekannt, ja, so östlich vom Rhein, so eine 120 Kilometer lange Linie, den Limes aufgestellt. Ab da sind die Barbaren, ab da sind sozusagen wir, wir haben die Kultur gebracht. Und deshalb ist Schottland und auch Irland, sie haben es probiert, in Irland einzufallen, die Römer. Sie sind auch dort gewesen, sind zum Teil vertrieben worden, aber sie haben nie das Land erobert. Also Schottland, Irland und Wales zum Teil. England, Britannien, sehr wohl. Und da ist es ein bisschen Mischung. Aus dem Grund ist das, was heute noch Überlieferungen sind, auch von der Sprache, genau aus diesen Bereichen. Die Irländer sind stolz drauf, Kelten zu sein, die Schotten auch. Und da ist auch das Gälische noch. Das ist aus Sprache noch halt, das ist das Keltische. Übrigens haben wir auch Worte aus dem Keltischen. Amt zum Beispiel. Amt kommt aus einem alten keltischen Wort, das ich jetzt gerade nicht mehr parat habe, das heißt Gefolgsmann. Genauso Eisen. Eisen ist der Ursprung, das Wort ist keltisch. Wisst ihr, was noch keltisch ist? Slogan. Schon mal Slogan gehört? Ja, sagt man, ah, jetzt der Werbung. Ja, das ist Slogan. Der Slogan ist ein altes keltisches Wort letztendlich. Und von daher kommt es. Und wir haben einige Begriffe. Es gibt eine ganze Liste von Worte, die aus der Zeit stammen. Aber die Festlandkelten haben ihre Kultur und ihre Sprache letztlich 500 nach Christus war nichts mehr, aber schon gar nichts mehr übrig. Es hat, nachdem das Römische Reich untergegangen ist, es war so 300-400, sind die Römer ja am Bach runtergegangen. Was übrigens was mit diesem Volk der Germanen, nämlich mit der germanischen Völkerwanderung zu tun gehabt hat. Die Römer waren untereinander zerstritten, Senat und Vorherrschaft, wer darf führen und so weiter, Spaltung. Jedenfalls haben sie sich selber geschwächt. Und dann sind dieses Volk, was wir eben, diese Germanen, sind losgezogen, und zwar auch zu Hunderttausenden, auch wieder Raub und Brandschatzung. Und die Römer haben sich selbst geschwächt, ich gehe jetzt nicht zu viel auf die römische Geschichte ein, geht zu weit, aber jedenfalls dadurch haben die sich ausgebreitet. Die Kelten, wie gesagt, waren schon weg. Was der Unterschied ist zu den Germanen, die sind überall als Barbaren bezeichnet worden. Übrigens, das Wort Germanen hat es schon gegeben. Das hat auch Cäsar, hat es schon gesagt, die Germani. Der hat aber bestimmte Völkerstämme gemeint. Er hat nicht ein einheitliches Volk gemeint, sondern er hat diesen Begriff Germani geprägt und hat damit gewisse Völker gemeint, gewisse Stämme gemeint. Und und was der Unterschied war, die Germanen haben nie diese, nicht annähernd eine Hochkultur, das waren wirklich Barbaren, wie wir sie uns vorstellen. Das Höchste für diese Germanen war, die in kleine Volksgruppen gelebt haben, da war eine Hierarchie, da hat es einen Häuptling gegeben oder halt irgend sowas wie einen Bürgermeister oder sowas, wie man das bezeichnen möchte. Und der war je angesehener, desto mehr Krieger sich versammelt hat. Der Anspruch von den Kriegern war, dass sie Waffen, Kleider, Ausstattung, Essen und so weiter kriegen. Und das war das eine. Das zweite waren Sklaven und das dritte waren Rinder. Und die drei Sachen haben sozusagen den Reichtum und auch die Macht dargestellt. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich das habe, brauche ich Material, brauche ich Nachschub. Aufgrund von dem sind die immer losgezogen, regelmäßig losgezogen, und haben einfach andere Völker, andere Stämme überfallen und haben da geraubt und gebrandschatzt und sind dann wieder heim mit den Rindern, mit den Sklaven oder halt das Volk, was da gewesen ist, haben wir Sklaven mitgenommen. Und auch da eben hat es nicht diese Einheit gegeben, sondern, wie ich schon gesagt habe, Mord und Totschlag war da gang und gäbe. Was noch gang und gäbe war, und zwar nicht nur hier, sondern genauso bei den Griechen, genauso bei den Römern, waren Sklaven. Keine Illusionen, Sklaven. Dann, was es noch gegeben hat bei beiden Völkern, bei beiden Volksgruppen, möchte ich sagen, waren Menschenopfer. Menschenopfer war etwas, was gang und gäbe war zu dieser Zeit. Und zwar auch nicht nur hier, sondern soweit wir wissen, überall auf der Welt, bis hin ins Griechische, ins Arabische rüber. Und die Kelten haben aus dem, wie jemand gefallen ist, dem sind in Bauch, Brustraum, Messer reingerammt worden. Und vermutlich, also es hat ja, vermutlich haben dann die Druiden, beziehungsweise hat es auch Wahrsager gegeben, das waren zwei verschiedene, für die Druiden habe ich noch gar nicht gesagt, komme ich noch drauf. Die haben aus dem, wie der hingefallen ist, haben die Wahrsagungen gemacht. Ja, abgesehen von den Eingeweiden und so. Das war normal. Man hat heute noch Funde von zum Beispiel Moorleichen zu Hunderten. Das sind nicht Menschen, die im Moor versunken sind, sowas gibt es gar nicht. Das ist ein Ammenmärchen, man versinkt nicht im Moor, ersäuft und wird zur Moorleiche, sondern die sind absichtlich versenkt worden. Und von diesen Moorleichen weiß man, dass die auf zum Teil bestialische Art und Weise ermordet worden sind. Und zwar nicht einfach nur ermordet, sondern in rituellen Zusammenhang. Das Extremste, was es gibt, was diese Leiche gibt, kann man sozusagen, ist ausgestellt im Museum, ich weiß gar nicht wo, der ist erdrosselt, erstochen und ertränkt worden gleichzeitig. Da braucht es viel Wissen und Geschick dazu. Man geht davon aus, dass es die Druiden gemacht haben. Also diesen, was wir so gerne, auch gerne ein bisschen mystifizieren, ja, diese Weisen, Philosophen und diese fast schon so in unserem Bild ein bisschen heilig waren, das waren, kann man davon ausgehen, diese Druiden. Neben dem Druiden hat es einen Wahrsager gegeben. Aufgrund von dem, wie gesagt, wie der gestorben ist, hat der eine Wahrsagung gemacht. Die Germanen übrigens waren das Gleiche. Da waren es vor allen Dingen viele Frauen, die die Wahrsagerinnen waren und die diese Riten abgehalten haben. Und zwar sehr, sehr blutig. Große Kessel, wo die sozusagen aufgeschlitzt worden ist, Blut gesammelt worden ist, mit dem Blut Rituale gemacht worden ist und. Also es war eine sehr blutrünstige Zeit und es war ganz normal. Also das tut mir leid, wenn ich euch ein bisschen so die Illusion nehmen muss von dieser wunderbaren, schönen Zeit, von dieser Romantisierung. Wie gesagt, es kommt eigentlich erst seit so 200 Jahren, dass diese Ideen aufgekommen sind. Die sind übrigens aufgekommen, das Werk von Ossian. Das hat ein irischer Lehrer, der war Lehrer und der hat The Work of Ossian, hat der geschrieben, und zwar die Aufzeichnung eines keltischen Barden aus dem 3. Jahrhundert. Und der hat mehrere Bände sogar geschrieben, und da kommt das alles vor, was wir heute noch haben, so was wir das kleine Volk nennen, die Feen und die Kobolde und. Der einzige Haken an der Sache, es ist alles von vorn bis unten erfunden. Er hat da genau in die richtige, sozusagen zeitliche Lücke, hat es gut gepasst und hat dann eben, das ist mit offenen Armen aufgefangen worden und seitdem, das was wir heute sozusagen als Keltentum haben, diese ganzen mystischen Gestalten und so, die stammen alle von daher. Also aus, was immer, 1700, 1800. Es hat nichts wirklich mit den Kelten zu tun. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen von denen. Es gibt keinerlei Funde oder von den Römern Aufzeichnungen, dass die jemals irgendwas damit zu tun gehabt haben. Ja, soweit zur Desillusionierung. Trotzdem, und da möchte ich ja drauf zurück und da möchte ich ja drauf eingehen, ist ja das, und deshalb beziehe ich mich auch drauf, weil die haben ja diese Kultur sehr gepflegt mit diesen Jahreskreisfesten. Eigentlich, habe ich schon gesagt, ist es schon sehr alt, dieses Richten, dieses sich ausrichten nach der Sonne. Nur haben die das, ich möchte mal sagen, perfektioniert. Was ist zu der, ich wollte jetzt was zu den Druiden sagen übrigens. Von den Druiden wissen wir nur aus der römischen Aufzeichnung. Es gibt keinerlei historische Funde, nichts. Wir wissen nichts von denen wirklich, außer das, was die Römer aufgeschrieben haben. Was die Römer gesagt haben, dass diese Druiden, das ist übrigens was sehr Keltisches, Germanen haben keine Druiden gehabt, dass es die gegeben hat. Die waren eben eine Institution. Die waren neben dem Herrscher eine spirituelle, geistige, philosophische Weisheitsinstitution anscheinend. Und es wird berichtet, dass es sowas wie einen Oberdruiden gegeben hat und dass sich der den Karnuntenwald immer getroffen hat zum Austausch. Also die haben diesen, ja, ich nenne jetzt mal spirituellen Bereich übergehabt. Ich habe schon gesagt, daneben gab es Wahrsager, das war ein eigener Bereich. Die druidische Ausbildung war anscheinend über 20 Jahre und nur mündlich. Die haben Wert darauf gelegt, dass nichts schriftlich aufgezeichnet worden ist, sondern dass die Schüler trainiert worden sind. Es geht das Gerücht um, dass es heute wieder Druiden gibt, die das mündlich überliefert seit der Zeit haben. Ob es so ist oder ob es so stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass man heute wieder eine Druidenausbildung machen kann und dass es Menschen gibt, die sich Druiden nennen. Okay. Jedenfalls aus der Zeit wissen wir nichts. Die sind nämlich von den Römern verboten worden, so ungefähr 50 Kaiser Augustus, glaube ich, war es, so 50 nach Christus, hat man irgendwann die Druiden verboten. Nicht zuletzt deshalb, weil es eine Macht war. Offensichtlich haben die Römer so ein bisschen Schiss davor gehabt. Ja, die haben das nicht einschätzen können, was jetzt da eigentlich los ist, und haben die verboten. Nach dem Untergang der Römer ist es wieder aufgeflammt. So wie gesagt, so 300, 400. Nur, da waren die Christen da. Und die Christen haben letztendlich das geschafft, das wirklich ganz zu killen. Und ich meine das wörtlich. Das Interessante am Christentum ist ja, die ersten Jahrhunderte sind die ja ohne Blutvergießen sozusagen, ist die Religion von den Römern Staatsreligion geworden. Ich finde das faszinierend, weil da war ja nichts da, wo die später, was ist jetzt ja mit Kampf und Kreuzzug und Bedrohung und so weiter, du musst zum Christentum konvertieren, das war ja nicht. Also das Christentum hat sich wirklich langsam durchgesetzt und ist zur Staatskultur von den Römern geworden und damit später auch von den anderen auch. Nur hat es hier noch gedauert. Das Christentum hat eigentlich 1000 Jahre nach Christus gebraucht. Die letzten waren die Wikinger übrigens, die letzten Germanen waren die Wikinger. Die letzten, die sich dem Christianisierung widersetzt haben, waren übrigens die Sachsen. Ja, die haben zwar so getan, als ob, haben aber ihre alten Rituale noch weitergeführt. Also die sind hartnäckig, wie wir heute noch wissen. Ja. Also das ist ein hartnäckiges Volk, die alten Kulturen beibehalten. Und dann war eine Aufflammen wieder dieser keltischen Kultur und dann ist es vom Christentum völlig vernichtet, verboten worden. Und deshalb haben sich so ein paar Inseln, wie ich schon gesagt habe, Irland, Schottland, Wales, so haben sich ein paar Inseln erhalten von altem Wissen, alten ja, Kultur auch, aber es ist sehr bescheiden. Zum Teil sind die Aufzeichnungen von Mönchen, von diesen Geschichten, und die sind natürlich auch, man kann sich vorstellen, die haben natürlich diese Aufzeichnung entsprechend christianisiert, gestrichen, dazugefügt. Also, man muss auch da vorsichtig sein, was da wirklich ist. Das heißt, wir wissen nicht wirklich definitiv viel aus dieser Zeit. Was wir wissen, kann gefärbt sein und trotzdem beziehe ich mich drauf. Ah ja, genau, da gibt's noch jede Menge Götter übrigens. Götter und auch Göttinnen, viel mehr Göttinnen wie Götter. Das ist so Teutates, Odin, Wotan, Thor, diese Namen kennt ihr wahrscheinlich alle. Mittlerweile gibt es ja so Filme, auch so neue Filme, die diese Götter sozusagen als Hollywood-Schinken verarbeiten. Und das waren so die alten Götter und Göttinnen. Und es hat für jeden, für alles hat es einen eigenen Gott gegeben. Es hat hunderte von Göttern gegeben. Übrigens hat es das Christentum übernommen. Das gibt ja im Christentum gibt es ja nur einen Gott. Nur das Christentum hat gemerkt, wir kommen nicht aus, also was haben sie erfunden? Die Heiligen. Und wenn man heute schaut, die Heiligen sind 1:1 nichts anderes wie früher die Götter. Die Götter waren nämlich nicht die Allmächtigen, die waren sehr menschlich, möchte ich sagen, sehr persönlich. Genauso wie die Heiligen auch. Und für jede Situation heute gibt es einen Heiligen, so wie jeder früher die Götter gegeben hat zu dieser Zeit. Das Christentum hat die alten Kulturen übernommen, hat sie christlich geprägt, weil sie es nicht ausrotten konnten. Und das werden wir dann gleich sehen, ich gehe jetzt dann gleich über auf den Jahreskreis eigentlich, und dann werden wir sehen, dass alle diese alten Sachen heute auch nur gibt als katholisch, christlich, in irgendeiner Form Feiertage. Das sind alles Gang und Gehe. Es gibt ein paar reine christliche Sachen, aber die wichtigen Sachen sind alle übernommen. Sie haben es nicht geschafft auszurotten, also haben sie es übernommen. Das Christentum ist eine sehr schlaue Religion. Der Unterschied der Christentum und das, was früher an Religion war, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, die alten Religionen waren, man nennt es animistische Religionen, das heißt, alles ist beseelt. Das, was wir heute noch bei den Native Americans, also was wir Indianer sagen, wiederfinden, da gibt es ja nicht den einen Gott. Das ist Wakandanka, im Indianischen heißt das große Geheimnis. Es wird fälschlich mit der große Geist übersetzt, das stimmt nicht. Das große Geheimnis, das Geheimnis des Lebens letztendlich. Und für denen war alles, und da können wir uns darauf beziehen, da können wir davon ausgehen, dass es früher genauso war, alles war Gott. Ja, alles war beseelt, Animismus. Der Unterschied zur Kirche, zur christlichen Kirche, Katholizismus, der Beginn, war das, dass da eben nicht mehr dieser Animismus, diese Naturreligion, das heißt Sonne, Erde, die Himmelsrichtungen und so weiter, eine Rolle gespielt haben, sondern da ist plötzlich etwas Geistiges entstanden, eine philosophische Art, eine Vorstellung von Gott, von diesem Gottvater, ja, von dieser Figur, von dem keiner genau weiß, was es eigentlich ist, wo so vage Bilder entstehen jedenfalls. Es ist eine Wesenheit, ein Gott, den man anbetet, eine Wesenheit, die existiert, genauso wie der Teufel eine Wesenheit ist. Daraus ergeben sich zwar ein bisschen einige Fragen, die die Kirche nie wirklich lösen konnte, aber das ist der große Unterschied zwischen einer Kulturreligion und einer ethnischen oder Natur- oder eben animistischen Religion. Die einen vollkommen in der Natur aufgegangen und die anderen eben eigentlich mehr, nicht sagen, was Geistiges, eine Idee, die verkörpert worden ist. Und das ist der große Unterschied. Und das betone ich deshalb, weil auf diese Kulturreligion beziehe ich mich im Jahreskreis und das ist das, was wir heute auch wiederbeleben können, wenn wir wollen, uns darauf beziehen können und es hat nach wie vor Gültigkeit. Ob an Gott, kirchlichen Gott, muss ich glauben oder nicht, das andere kann ich erleben. Und zwar, wenn ich möchte, wenn ich mich darauf einlasse, brauche ich nur rausgehen in die Natur, brauche ich nur schauen, was ist jetzt gerade draußen in der Natur, wie ist gerade der Sonnenstand und mich damit verbinden und schon bin ich da. Und schon bin ich da, wo schon seit tausenden von Jahren die Menschen natürlicherweise waren. Und das ist mein Bezug. Ich verwende zwar auch oft mal den Begriff von alten Göttern und Göttinnen und so weiter, weil es gut als symbolisch verwendbar ist. Ja? Freyr oder Freier oder eben Odin oder was auch immer. Das sind so symbolhafte Figuren. Meines Erachtens genauso wie Jesus eine symbolhafte Figur ist. Ob es die gibt oder nicht, ist für mich gar nicht so wichtig, sondern ich kann da einen Bezug schaffen. Ich kann auch einen Bezug schaffen zur sogenannten geistigen Welt. Was ganz klar ist, in diesen Jahreskreisfesten, die haben alle einen Bezug zur sogenannten Anderwelt, zu einer Welt jenseits von dem, was wir als Alltagswelt erkennen. Das ist das, wo der Schamanismus auch hingeht. Ein Schamane ist deshalb ein Schamane, weil er so zu dieser anderen Welt Kontakt aufnehmen kann. Zu den Spirits, Geistern, auch zu den Ahnen, zu den Verstorbenen. Und das war früher ganz normal. Wie ich schon gesagt habe, es war ganz klar, wenn jemand gestorben ist, ist er nicht einfach weg, sondern er ist transformiert. Er ist nicht in der Himmel und der Hölle, sondern er ist in der Anderwelt und man kann mit ihm Kontakt haben. Und das ist ganz wichtig für diese Jahreskreisfeste, weil so gut wie alle Jahreskreisfeste sind an Zeitpunkten, wo diese Verbindung sehr leicht möglich ist, beziehungsweise diese Mauer sehr dünn ist. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal an dieser Stelle auf die Jahreskreisfeste ein und zeige euch mal hier eine Möglichkeit. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, und zwar der Jahreskreis. Ja? Ich habe das schon mal vorbereitet, die Monate, die 12 Monate als Kreis. Und jetzt werden wir schauen, wo diese eingreifen. Und zwar, wir haben zwei Hauptachsen, die sich letztendlich auf die Sonne beziehen und die ihr alle kennt. Das erste, worauf ich mich beziehe, ist die Wintersonnenwende. Die Wintersonnenwende, das ist das, was wir jetzt bald anstehen, ist am 21. Dezember. Upsa, sollte kleben bleiben, wäre schön. Wintersonnenwende. Ich habe es jetzt einfach mal so, das ist ein Rat, es ist wurscht, wo man anfangen würde, ich fange jetzt einfach mal so an. Ja? Die Wintersonnenwende bedeutet, und das wisst ihr alle, der kürzeste Tag, die längste Nacht. Ab dem Zeitpunkt, ab dem 21. Dezember, dreht es wieder um und der Tag wird wieder länger. Also ganz ein entscheidender Moment. Dann, was wir als zweites haben, als Pendant dazu, wenn es eine Wintersonnenwende gibt, muss auch eine Sommersonnenwende geben. Das ist der 21. Juni. Da haben wir jetzt also eine der Hauptachsen, haben wir jetzt diese zwei Gegenüberstellungen, die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende. Die ist auf die Sekunde, können wir heute genau wann das umdreht. Wir haben den Tag ungefähr 21. Juni, ungefähr 21. Dezember. Und wenn ihr nachschaut, wenn ihr wollt, kann man es auf die Sekunde genau festlegen, wann sich das umdreht. Wann also der Tag wieder länger wird. Das ist eine der Hauptachsen. Die zweite, das ist euch bekannt, weiß jeder, ja. Viele so, Sommersonnenwende, jetzt wird es wieder mehr dunkler und so weiter, bedauern, okay, Gott sei Dank wird es wieder heller. Das ist alles, mit dem wir uns halt beziehen. Ich möchte darauf hin, dass wir uns noch anders beziehen können. Die zweite Hauptachse bezieht sich auf die Tag- und Nachtgleiche. Und das kennen die weniger, das kennen weniger Menschen, die Tag- und Nachtgleiche. Nämlich, da ist gleich lang Tag wie Nacht. Und wir haben zwei Tag- und Nachtgleiche. Die eine ist im März, am 21. März. Die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und das ist das übrigens, was am Äquator immer ist. Genau am Äquator habe ich immer ganz genau lang Tag und Nacht. Nur da bleibt es 365 Tage im Jahr. So. Hier habe ich das nur einmal im Jahr. Und da habe ich die zweite Achse, das zweite Pendant. Jetzt hoffe ich, dass das noch klebt. Ist der 21. September. Hier habe ich also die zweite Achse, die da durchgeht. Diese zwei beziehen sich auf die Sonne. Das sind die Sonnenfeste, weil es ganz klar deutlich von der Sonne sichtbar ist, erlebbar ist und weil es da nichts zu rütteln und zu deuteln gibt. Das heißt, das sind die zwei Hauptachsen, die jeder nachvollziehen kann. Wir haben aber noch zwei Achsen. Und die sind jetzt jahreszeitlich und weniger jetzt auf den Sonnenlauf gerichtet. Und diese zwei Hauptachsen, wo habe ich sie denn? Beginne ich jetzt einfach mal im Februar, am 1. Februar, und das ist das Imbolkfest. Das Imbolkfest ist ein Lichtfest. Hier, am 1. Februar, von hier ist die Sonne eine Stunde länger hell, also der Tag eine Stunde länger hell. Das ist das Erste, das ist der 1. Februar. 1. 2. Februar. Bitte nicht genau auf den Zeitpunkt, manchmal an einem Jahr ist der 1. Februar, am anderen 2. Februar. Also auch da könnte man, wenn man es ganz hundertprozentig will, aber das ist nicht wichtig, weil die Zeiten sind letztendlich um den Zeitpunkt. Ja, plus, minus ein Tag spielt nicht wirklich eine Rolle. Das ist diese Energie, die da ist. Das ist das Imbolkfest. Dem Imbolkfest gegenüber, muss ich mal schauen, wo haben wir es denn? Nein, das ist das Falsche. Das ist, genau, hier haben wir den. Den Imbolkfest gegenüber ist Lusanat. Lusanat ist der 1. August. Lusanat ist das erste Erntedankfest. Hier haben wir auch wieder eine Achse. Das ist die zweite Achse, die wir haben, die dritte Achse, Entschuldigung, die wir haben. Lusanat, 1. August, Erntedankfest. Ja? Wir haben aber noch zwei, insgesamt sind es acht. Wir haben noch am 1. Mai das Beltanefest. Und dann haben wir noch, dann haben wir noch Samhain am 1. November. So, und jetzt haben wir noch eine Achse. Also, das sind die vier, die vier Achsen, beziehungsweise die acht Jahreskreisfeste. Also wir sehen, dass hier zwei, vier sonnenspezifisch sind, auch gegenübergestanden sind. Die anderen sind mehr oder weniger willkürlich, aber zur Zeit, zur Jahreszeit passend. Okay. Und da kann ich jetzt gerne darauf eingehen, auf diese einzelnen Jahreskreisfeste. Mal schauen, ich habe ein paar Spickzettel auch hergerichtet für alles, mal das Wesentlichste. Mal schauen, wie es mit der Zeit auch ausschaut. Vielleicht eine kleine Überblick zu diesem Ablauf. Die Kelten haben keine vier Jahreszeiten gehabt, auch wenn es ein bisschen so ausschauen würde, wie wenn es jetzt so ist, sondern die haben nur zwei Jahreszeiten gehabt. Die haben das Winterhalbjahr und das Sommerhalbjahr. Das Winterhalbjahr beginnt hier mit Samhain, mit dem 1. November. Das ist das, wo der Beginn des Winterhalbjahres ist. Und das geht dann bis Beltane, bis zum 1. Mai. Und da beginnt das Sommerhalbjahr. Und jetzt kann man den Kreis, kann man jetzt so sehen, und ich gehe es jetzt mal so durch, mal überblickmäßig, und dann gehe ich auf die einzelnen Stationen nochmal separat ein. Und zwar immer, was ich gesagt habe, es geht um Licht, aber vielleicht schicke ich nur vorher aus, voraus. Es gibt die zwei großen Kräfte, ist Erde und Sonne. Und die Erde ist ja immer da. Die Erde ist das Tragende. Das, was in dieser Kultur an erster Stelle ist, das tragende Kultur, ist die Mutterkultur, Mutter Erde. Und die ist die Basis. Das Licht kommt und geht. Das männliche Prinzip, die Sonne, die kommt und geht. Ja? Manche jetzt sagen, ja, das kenne ich schon. Aber es ist so, dass das die Bezogenheit ist, diese Veränderung des Lichts, die Veränderung der Sonne. Und darauf beziehen sich auch die ganzen Geschichten, weil die Erde ist sowieso da. Mutter Erde, das Tragende, Nährende, Fruchtgebärende, ist sowieso da als Basis. Und deshalb geht's in diesem Jahreskreis immer um die Sonne. Und so beginnt's am Samhain, 1. November. 1. November ist ja, wie gesagt, die Jahresnacht, hat man auch gesagt. Die Kelten haben auch gesprochen oder gesagt von, so wie das Jahr ein Tag ist, die Jahresnacht und die Jahresdämmerung und eben der Jahrestag. Und an Samhain war die Zeugung des Sonnenkönigs, des Sonnenkindes. Da ist es also gezeugt worden. Das ist der Beginn, kann man so sagen, Samhain. Und dann geht es weiter zur Wintersonnenwende. In der Wintersonnenwende wird das Sonnenkind geboren. Ja, da kommt es sozusagen ans Licht. Erinnert euch da irgendwas? Sonnenwende, 21. Dezember, war da nicht was? Oh ja, Jesus. Das ist kein Zufall, dass Jesus am 24. Dezember geboren ist. Das passt perfekt. Ich gehe da später nochmal einzeln drauf ein. Aber die Geburt des Lichts, der Lichtbringer, ja, genau um der Zeit. Dann geht's weiter Imbolc. Imbolc kriegt das Licht Kraft. Das Sonnenkind zeigt sich das erste Mal sozusagen in der Öffentlichkeit. Es ist den Windeln entwachsen. Es ist sogar so, dass das sozusagen auch seine ersten, ja, Insignien, Waffen, was auch immer ist, Dinge mitbekommt. Natürlich von Mordor oder Mutter Erde. Und also das ist so, da wird es öffentlich, da zeigt sich's. Und dann geht's zur Frühlingstag-Nachtgleiche. Und jetzt ist der junge Sonnengott da und jetzt bricht er auf. Jetzt reitet er sozusagen in die Welt. Der Winter ist vorbei. Er ist noch nicht ganz vorbei. Aber es ist noch ein Kampf zwischen Kälte, zwischen Dunkelheit, aber eigentlich ist es schon klar. Ja? Und jetzt ist der kraftvolle junge Sonnengott, der sozusagen in die Welt rausgeht und sich zeigt. Und dann kommt Beltane am 1. Mai. Und Beltane, da ist jetzt Fruchtbarkeit, Zeugung, Orgien, Ekstase. Da geht es richtig ab. Da wird gefeiert und da wird gezeugt. Auch. Und der Sonnengott zeugt, und das ist jetzt ein bisschen verwirrend, auch mit Mutter Erde sozusagen. Ich sag's jetzt mal so, da gibt's zwar Götter, Göttinnen, andere Namen und so weiter, aber letztendlich das Prinzip, das Mütterliche bleibt immer das Gleiche, wie ich schon gesagt habe. Und hier wird gezeugt, hier wird das neue Leben gezeugt zum Mai. Ist ja klar, Frühling, ja? die Blüten, die bestäubt werden von den Insekten und so weiter. Die ersten Pflanzen, die sprießen und das Ganze. Das ist genau die Zeit im Mai, ist ganz klar. Passt perfekt. Ja? Also diese erste Zeugung, Fruchtbarkeit ist so. Und dann geht es weiter zur Sommersonnenwende und jetzt ist Orgie pur. Jetzt ist einmal, das wird gefeiert, weil jetzt ist klar Ernte, jetzt ist klar hier zur Sommersonnenwende, das ist der Höhepunkt. Hier ist der längste Tag, die kräftigste Sonne. Hier wird richtig mal gesagt, jetzt oder nie sozusagen, wie wenn der Tag kein Ende nehmen würde. Das ist so die Zeit, das ist Sommersonnenwende, wo früher wirklich ekstatisch gefeiert worden ist. Und dass die Kirche da nicht einverstanden war, kann man sich gut vorstellen. Die hat das dann tunlichst unterbunden. Das war aber auch die Zeit, wo sich der Sonnenkönig auch beweisen musste. Wo er auch, ihr kennt vielleicht die Nebel von Avalon, wo der auch den Hirschen erlegen musste und so weiter. Ja, wo die wilden ekstatischen Tänze aufgeführt worden sind. Und wo aber schon der Anklang ist, es geht zu Ende. Deshalb jetzt richtig feiern, weil wir wissen nicht, ob wir jemals wieder die Gelegenheit wieder zu feiern, weil wir wissen nicht, was passiert, wenn es wieder dunkel wird. Heutzutage kein Thema mehr. Wir wissen, was passiert, weil wir gehen in den Supermarkt einkaufen und schalten die Heizung ein. Das war früher ja nicht selbstverständlich. Und dann geht es weiter zu Lusanat. Lusanat ist das erste Erntedankfest. Also hier weiß man schon, wir können ernten. Hier wird symbolisch auch der Sonnenkönig mit den Körnern, auch mit den ersten Früchten sozusagen gegessen. Der wird aufgegessen, ja, der wird sozusagen verinnerlicht auch. Und es ist gleichzeitig ein Dankesfest, das Lusanat. Das ist ein Dankesfest, okay, wir bedanken uns auch schon vorsorglich, weil die Ernte ist ja noch nicht alles eingefahren ist, geht ja noch ein bisschen. Und dann kommt die Tag- und Nachtgleiche, das ist dann der nächste Zeitpunkt und hier ist es schon absehbar. Hier ist so, gleich Tag, gleich Nacht, hier geht es um Balance, hier geht es um Gleichgewicht, um Ausgleich. Nicht umsonst haben wir das Sternzeichen Waage zu der Zeit. Hier geht es um Ausgleich und die Balance finden. Hier geht es auch darum, hier den nächsten Schritt zu machen, nämlich den Schritt in die Dunkelheit. An dieser Tag- und Nachtgleiche. Und der Schritt sollte mit entsprechender inneren Haltung, mit einer Qualität gemacht werden, bewusst gemacht werden. Ja, und dann sind wir beim 1. November, beim Samhain. Ich habe da ja angefangen. Das ist sozusagen die Zeugung. Aber Samhain ist eben auch der Beginn der Dunkelheit. Das heißt, Samhain ist auch der Zeitpunkt, wo es darum geht, sich mit Tod auseinanderzusetzen, mit Sterblichkeit, auch Tod ahnen. Und das ist ja nicht umsonst, haben wir alle Heiligen genau zu der Zeit. Also das ist ein Überblick über das Ganze und wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich kann eingehen auf die einzelnen Stationen nochmal, uns die mal wirklich bewusst machen, zu schauen, was die einzelnen Stationen so bedeuten und was da so bedeutsam ist. Ich fange jetzt einmal der Einfachheit halber mit Imbolc an, ja, weil es so im Jahreskreis so ist. Imbolc ist ja auch Maria Lichtmess. Genau das Gleiche. Die Kirche hat aus Imbolc gestrichen, wir machen Maria Lichtmess. Es ist ein Marienfest also auch und vor allen Dingen ein Lichtmess. Das ist genau eine sehr gute Bezeichnung, weil man hat ja keinen Kalender gehabt. Woher weiß ich, wie ich mich ausrichten muss? Woher weiß der Bauer, ist es überhaupt sinnvoll? Habe ich noch genug zu essen beziehungsweise muss ich meine Vorräte aufessen, die ich eigentlich, meine Samen, die ich zum Aussehen brauche? Habe ich noch Zeit? Reichen meine Vorräte? Und deshalb ist zu Lichtmess, wie gesagt, astronomisch gesehen ist es eine Stunde länger hell zu dem Zeitpunkt. Und man hat früher in die Berge, hat man Bergspitzen oder Berggegebenheiten genommen. Man wusste, wenn die Sonne da steht, dann ist Lichtmess. Man hat dann teilweise auch Kirchtürme danach gebaut. Man hat irgendwelche sonstige Türme oder Monumente oder irgendwas genommen, wo man eben das Licht messen konnte, wo man wusste, die Sonne, wenn die da steht, wenn die genau am Morgen da drüber geht, über diese Spitze, jetzt ist der Zeitpunkt. Und das war dieses Lichtmess. Es ist die Zeit der Göttin Brigitte. Ja, Brigitte ist später dann eine Heilige geworden, die heilige Brigitte, wer hätte es gedacht. Das ist eine alte Göttin, die Göttin Brigitte, die Strahlen umkränzte. Das war so die Zeit von Imbolc, oder das ist so das Feiern des Lichts. Die Aufforderung für uns ist, diese Zeit, dieses Licht in uns auch zu suchen, zu feiern. Und da bin ich zu dem, was hat es mit uns heute zu tun? Was haben diese alten Zeitpunkte, das Licht, die Sonne mit uns zu tun? Und die Aufforderung ist, was hat das Licht mit dir zu tun? Äußerlich kann ich das Licht einschalten, okay? Ja, wenn es mal zu dunkel ist. Wir beziehen uns sehr, wir bemerken dann irgendwann, jetzt wird der Tag wieder länger. Ah, Gott sei Dank. Aber was ist mit deinem eigenen Licht? Die Aufforderung ist ja, wenn das Licht neu kommt, so, da gibt's ja dein Licht unter den Scheffel stellen, was ja nicht tun solltest. Du sollst dein Licht leuchten lassen. Gar nicht so einfach. Das hat auch die Kirche sehr unterdrückt, ja. Gerade dieses individuelle, ich bin ein Lichtwesen. Ich habe meinen persönlichen Bezug zur Anderwelt, zur geistigen Welt, zu Gott oder wem auch immer. Und das ist ja, früher war es klar, dass jeder den gehabt hat. Die Kirche hat ja eingeführt, dass ein Priester als Mittler dazwischen braucht. Das war ja früher nicht so. Früher hat jeder diesen Bezug haben können. Und so ist die Aufforderung zum Beispiel zu der Zeit, aber sowieso immer da, einfach das eigene Licht in sich zu sehen und auch wertzuschätzen. Und diese Strahlen in sich wahrzunehmen und dem zu erlauben, zu sein. Und wirklich zu scheinen für sich und für andere. Und das ist so die Aufforderung an dieser Zeit, an diesem Imbolc-Fest, an diesem Lichtmess-Zeit und Lichtmess-Fest. Also, wie gesagt, die Sonne zeigt es uns, aber die Frage ist auch, was ist in uns? Und dann geht's weiter zur Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und das, wie ich schon gesagt habe, die beiden Tag- und Nachtgleiche hat immer was mit Balance zu tun, mit Ausgleich zu tun, mit schauen, wo stehe ich denn? Wo finde ich denn die Balance? Wo finde ich denn das, wo ich nach außen treten kann? Weil darum geht's da auch. Wo finde ich das, wo ich etwas bewirken kann? Wo finde ich das? Im Imbolc, im Licht, ist mehr so das Innere, die auch Ideen entwickeln, geistige Ideen kreieren. Das Licht in sich zu finden, heißt auch, die eigene Kreativität zu finden. Das heißt, Projekte mal anzudenken. Die Frühlingstag- und Nachtgleiche, da ist ja ab da, wird ja der Tag immer länger. Das heißt, die Aufforderung zur Aktivität ist da ja da, durch das Licht. Tun. Jetzt geht's darum, die Ideen, die in Imbolc so kreativ entstanden sind, jetzt geht's dir darum, die in die Tat umzusetzen und sagen, ich pack's an, was brauchst du dazu, wen brauchst du dazu, wo kann das stattfinden? Also das ist das, wie ich schon gesagt habe vorhin, nach dem Sonnenkind, das ist das Rausgehen in die Welt, sich zu trauen, rausgehen in die Welt und gar nicht zu warten, bis ein anderer tut, sondern du sollst es tun. Und zwar jahreszeitlich gesehen ist eine super Zeit. Das ist die Zeit des Säens, des Pflanzens. Zum Beispiel kann man symbolisch eine kleine Knolle im Blumentopf oder wenn man einen Garten hat, hinzusetzen und dann einfach zu schauen, wie das wächst, wie das wird, wie Mutter Natur, die Erde, das hervorbringt. Immer im Zusammenspiel natürlich mit Vater Sonne. Diese Kombination. Und das ist das, was ja jeden von uns ausmacht. Das ist, dieser Körper ist Erde und Sonne. Und ich meine das wörtlich. Wir wissen heute, dass die Zellen auch Photonen, das heißt Licht, einzelne Lichtpartikel, möchte ich sagen, ausstrahlen. Das ist messbar. Das ist keine Idee, sondern das lässt sich messen, dass dieser Körper Licht abstrahlt. Das ist tatsächlich so. Und ich meine jetzt nicht irgendeine Aura, irgendwas, was ich lernen muss zu sehen oder sowas, sondern das ist wirklich physikalisch nachweisbar. Und dieser Körper ist Wärme, braucht Wärme, ist ja nichts anderes wie Sonne. Sonne ist Licht und Wärme. Das heißt, dieser Körper, unser materieller Körper ist tatsächlich Licht und Sonne. Wir sehen es, unsere Nahrung ist Sonnennahrung. Was essen wir? Pflanzen. Manchmal über einen Umweg, über ein Tier, aber wir essen nur Tiere, die Pflanzen essen. Ja, also das heißt, na, essen wir es halt über diesen Umweg, wenn es schon sein muss, ein Tier zu essen, dann ist es halt das. Aber letztendlich essen wir immer Pflanzen. Und eine Pflanze ist nichts anderes, wie das, was wir, eine Pflanze ist Licht, die nimmt das Licht auf, wandelt es um in Zucker und wächst dadurch, und das ist das, was wir essen. Das heißt, dieser Körper besteht ja aus nichts anderes. Und das ist das, worauf wir uns beziehen können. Deshalb beziehe ich mich immer auf einen Körper. Dieser Körper ist diese Natur. Dieser Körper ist Mutter Erde, ist Vater Sonne. Wörtlich, wirklich, das ist so. Und deshalb brauche ich nicht irgendwo hingehen. Ich brauche auch keinen Mittler, sondern ich brauche nur in meinen Körper gehen, den wirklich spüren. Ich gehe raus in die Natur, verbinde mich mit der Natur und schon bin ich da, wovon ich spreche. Und das ist eben genau die Zeit, ja, die Tag- und Nachtgleiche. Das wäre genau die Zeit, dass dieser Körper leben darf, Projekte tun, aktiv sein darf. Und dann geht es weiter zu Beltane. Und Beltane ist ja dieser Aufbruch. Beltane ist auch ekstatisch, ist feiern. Beltane ist das wirklich rausbringen mit der ganzen Kraft. Und da ist die Aufforderung der 1. Mai. Ja, Frühlingsgefühle, das, ja, so, das ist, wenn das so auftaucht, dieses Prickeln, dieses Unruhigwerden. Und das auch nicht einfach oft. Und warum verliebt man sich gerne in der Zeit? Weil es genau das alles auftaucht. Warum taucht das auf? Unser Auge nimmt Licht auf, das Gehirn wandelt in diese Information und schüttet entsprechende Hormone aus. So einfach ist es. Es ist wirklich einfach ganz medizinisch nachvollziehbar. Es hat was mit dem Licht zu tun. Und das versetzt uns in Aufruhr und Unruhe. Und das auch wirklich zu zelebrieren, das heißt, die eigene Kraft, die eigene Frühlingskraft, die Beltane-Kraft, wirklich mal sagen, hey, wow, jetzt gehe ich mal raus mit meiner Kraft. Ich mute mich der Welt zu. Ob das jetzt Ekstase ist oder durchaus auch mit meiner Wut, mit meiner Kriegerkraft, warum denn nicht? Und das ist die Aufforderung zu dieser Zeit. Wie gesagt, da sind wir sehr unterdrückt worden, weil Menschen, die das wirklich frei leben, sind schwer zu kontrollieren. Ja. Und dann geht es weiter zur Sommersonnenwende. Und das Sommersonnenwende ist einfach das wirklich, sich wirklich feiern. Kannst du dich feiern, ist da die Frage. Kannst du wirklich sagen, carpe diem, nutze den Tag, küsse den Tag, lebe den Tag, wie auch immer. Ja, kannst du dir wirklich erlauben, mit all deinen Sinnen zu genießen, zu sein? Da gehört natürlich auch Sexualität dazu. Die sind früher, das wissen wir auch, sehr freizügig umgangen mit Sexualität. Und das ist uns heute nicht mehr ganz so möglich, aber einfach mal zu schauen, in welchem Rahmen ist denn heute noch möglich. Um mal das abzuschütteln, diese Bürde, die wir oft mit uns tragen, so diese Verbote, die wir mit uns tragen, zumindest uns damit einmal auseinandersetzen. Und das ist die Zeit. Da ist die Sonne am stärksten, da ist es am höchsten, der Sonnenstand, da ist die Sonne am kraftvollsten. Jetzt wäre die Zeit, wann, wenn nicht jetzt, aufzubrechen und nicht darüber nachzudenken, ob es jemals anders wird. Das haben die damals gefeiert. Weil der Winter war bedrohlich. Der Winter hat Tod, Kälte, Verhungern, Erfrieren vielleicht bedeutet. Und deshalb ist es einfach zu der Zeit einfach ekstatisch wirklich gefeiert worden. Feuer übrigens, das waren ja die Achse, die Sonnenachsen sind ja Feuerachsen. Alle diese Sonnenzeitpunkte sind ja mit Feuer gefeiert worden. Was wir heute auch noch haben, der 21. Juni, diese Bergfeuer zum Beispiel hier haben wir ja, kennt ihr vielleicht, Bergfeuer. Und diese auch Feuerräder, die runtergerollt worden sind, das ist heute nicht mehr so, ohne was abzufackeln. Ja, aber diese riesen Feuerräder, riesige Feuer, wo man drüber springt, wo man Kinder drüber wirft, um sie zu segnen, stabil zu machen und so weiter, bloß nicht fallen lassen. Also das war die Zeit. 21. Juni, Feuer, war da nicht noch was? Erinnert euch? Was war da zu der Zeit? Gibt es noch was anderes? 24. Juni, schon mal gehört? Johannesfeuer. Die Kirche hat versucht, das zu unterbinden, weil das ging ja gar nicht. Ekstatische Feiern geht ja überhaupt nicht. Ja? Also hat man den heiligen Johannes am 24. hat versucht, vielleicht können wir das umbiegen, es ist nicht ganz gelungen. Jetzt hat man beides, du kannst jetzt am 21. oder am 24. Feuer machen. Das eine Mal feierst du die Sonnenwende, das eine Mal feierst du den Johannes. Du kannst machen, wie du willst. Ja? Also auch da hat die Kirche versucht, das umzulenken. Also, da geht's wirklich. Und dann sind wir 1. August, Lusanat. Und da, das ist ein sehr bäuerliches Fest. Das hat jetzt nichts mehr mit Feiern zu tun, aber nichts mehr mit diesen Ekstatischen zu tun, sondern da geht's jetzt um Dankbarkeit. Wir haben bisher sozusagen das Jahr erlebt, überlebt. Jetzt zeigt sich, wir werden auch eine Ernte haben. Und jetzt ist an der Zeit, das zu feiern, damit umzugehen, dieses Erntedank. Das ist das erste Erntedankfest. Das kennt wahrscheinlich kaum jemand von euch. Das ist sehr alt und traditionell. Da gibt es eigentlich keinen wenig Bezug, da gibt es schon einen Bezug. Und zwar sind auch da Marienfeste, genau zu der Zeit. Auch das ist das, was hier auftaucht in dieser Zeit von Lusanat. Da gibt es auch dieses Maria Schnee, Maria Stein. Da gibt's auch Maria Himmelfahrt, ist dann später nochmal. Also das ist diese Zeit im August, ist ja Maria Geburt. Ich glaube, am 8. August ist Maria Geburt. Und Maria Himmelfahrt ist, glaube ich, am 16. Entschuldigung, wenn ich jetzt immer die 15. Maria Himmelfahrt. Alles ist genau in der Zeit. Was uns das zeigt, dieses Lusanat in der Zeit, ist diese Verbindung. Maria Himmelfahrt heißt ja, die Verbindung zwischen Erde und Himmel wird da zelebriert. Es ist auch Sternzeichen Jungfrau, wie passend, ja. Das ist genau das, wo das Sternzeichen praktisch unter und aufgeht, sozusagen, wo das neu erscheint, möchte ich mal sagen. Also da hat die Kirche auch die Astronomie übernommen. Also das ist eine sehr interessante Zeit. Wichtig, ein Dankbarkeitsfest. Das heißt, ich entwickle in mir die Dankbarkeit, ich habe eine Ernte, ich habe sie überlebt, ich bin hier und ich habe vielleicht so viel Ernte, dass ich vorausschauen kann, den nächsten Winter zu überleben. Da zeigt sich schon. Und dann sind wir bei der Herbsttag- und Nachtgleiche. Da habe ich schon gesagt, auch diese Balance zu finden. Diese Balance, jetzt wird es wieder dunkler. Das heißt, jetzt ist schon das erste Vorausschau auf die dunkle Zeit. Das wird auch Mabon-Fest genannt. Mabon ist das Kind von dem Blitzgott und auch wieder Mutter Erde, ja, und von Modron. Und das Kind, das Mabon, ist als, der ist glaube ich 3 Tage alt oder so, und ist plötzlich weg zum Leidwesen der Mutter. Und dann wird er gesucht, Tiere finden ihn, interessanterweise. Ja? Ich glaube, es ist der Hirsch und ich weiß nicht mehr genau, welche Tiere. Ein paar Tiere, die finden ihn. Und wo finden sie ihn? In einer Höhle. Und hier haben wir das erste Gleichnis, dass es jetzt in die Verbindung zur Unterwelt, wie wir sagen würden, ich würde lieber sagen Anderwelt. Unterwelt klingt eben so, immer so wirklich bedrohlich, sondern der Bezug zur Anderwelt, das ist ein erster Hinweis zur Anderwelt. Das heißt hier, ich habe ja schon gesagt, den ersten Schritt zu machen, bewusst den Schritt zu machen, von dem Hellen ins Dunkle. Das ist die Zeit, wo viele Leute Probleme kriegen, weil sie es nicht wollen. Der Sommer war ja so toll, dieser Sommer war ja so wahnsinnig toll. Das war ja so viel Sonne und ich will das beibehalten, das geht nicht. Es geht darum, sich vorzubereiten in der Zeit, es darf auch dunkel werden. Da sind wir bei unseren Schatten. Da sind wir bei den Dingen, die vielleicht nicht so schön und liebsam sind in uns. Also das ist so der erste Schritt in diese Richtung. Und dann gehen wir weiter und dann sind wir bei Samhain. Samhain, Allerheiligen, Halloween, il Dios des Los Muertos, ja, des Tag der Toten, was die Mexikaner feiern. Hier sind wir jetzt wirklich an der Schwelle. Hier ist das keltische Neujahr. Hier ist der Beginn des Winterhalbjahres. Und hier ist ich habe gesagt, praktisch alle sind sehr nahe Verbindung zur Anderwelt. Die Wand ist dünn. Und in Samhain ganz besonders. Hier ist die Ahnenwerden gefeiert. Ahnenkult war früher ganz wichtig. Man sieht es an den Grabbeigaben, das die Christen übrigens dann verboten haben, war Einzeldinge. Grabbeigaben gibt es nicht mehr. Große Begräbnisstätten gibt es nicht mehr. Ja, das ist ja, hat sich ja sehr verändert. Liegt am Christentum. Weil früher hat es ja riesige Grabhügel gegeben, natürlich nur für die Herrscher und so. Und da ganze Wagen, goldene Wagen und was war alles mitgegeben worden. Das ist enorm, Reichtümer, ohne Ende. Das hat das Christentum ja unterbunden. Aber worauf ich hin will, ist, die Idee war, es gibt ein Jenseits. Unsere Ahnen sind nach wie vor in diesem Jenseits, in der Anderwelt. Wir können Bezug dazu haben und wir ehren und ahnen sie. Es ist zwar ein bisschen mulmig, ja, es ist so ein Zwischending. Einerseits ist die Ehrerbietung den Ahnen gegenüber, andererseits ist es ein bisschen was Unheimliches. Also das war anscheinend immer schon so diese Verbindung, weil die waren auch mächtig, die Ahnen. Die haben uns begleitet, die können wir anrufen und diese Verbindung können wir fördern. Da kommt auch das daher, wie dann eben so ein bisschen in dieser kindlichen Form des Halloween, ist ja nichts anderes, was von Amerika wiederkommt, ist ja nach Amerika rüber und kommt jetzt in dieser amerikanisierten Form wieder zu uns. Und die Kinder laufen dann als Gespenster rum. Ja, warum? Diese Kürbisse, die dann leuchten von innen, warum? Das ist der Hinweis, hier ist die Verbindung zur Anderwelt ganz stark, ganz unmittelbar spürbar. Die Mexikaner feiern das als Freudenfest. Es ist toll, was wie die das feiern, diese Zeit. Und zwar eben genau von der Zeit von 1. November, manche schon am 29. bis zum 2., also genau dieses Allerheiligen aller Seelen. Und da hat es nichts Gruseliges. Die freuen sich drauf, die bereiten alles vor. Lichter, die haben Totenköpfe aus Zuckerguss und Schokolade. Die Kinder futtern da Totenköpfe, ja? Und die Leute verkleiden sich mit Skelette, tanzen auf der Straße, also es ist enorm. Die haben das geschafft, diese Verbindung Christentum und trotzdem das Alte noch zu bewahren. Also da gibt es eben einiges. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt, dieser Übergang Ahnen, Tod, auch da ist jetzt die Auseinandersetzung mit Tod. Ich bin der Meinung, dass jeder sich in seinem Leben eigentlich mit Tod auseinandersetzen sollte. Es gibt ja diese kleinen Tode, dann den Satz stirb, bevor du stirbst. Und viele Menschen vermeiden das Thema Tod. Wir sind ja in einer Gesellschaft, Kultur, da, wie wenn Tod nicht existieren würde. Das ist ein Tabuthema für die Medizin sowieso. Ja? Das Tod hat nicht zu sein. Das ist so eins wie soll ich sagen, eines der wenigen Dinge, die absolut sicher sind, dieser Körper wird vergehen. Ja? Und deshalb ist für mich, ist gerade dieser Zeitpunkt so wichtig, um zu sagen, ja, jetzt setze ich mich bewusst mit dem Tod auseinander. Ich gehe in Verbindung mit meinen Ahnen und da kann ich mit meinen unmittelbaren Ahnen, Vater, Großvater, Großmutter, Ur, Ur, Ur und so weiter, aber einfach mit dem Wesenheit Ahnen klar zu machen, wenn einer aus dieser Tausenden von Ahnenkette nicht gewesen wäre und wenn zwei nicht gewesen wären und sich verbunden hätten und miteinander eine körperliche Verbindung eingegangen wäre, aus der wieder Kinder entstanden, gäbe es mich nicht. Das muss man sich mal klar machen. Ein einziger reicht und ich gäbe es nicht. Über Tausende, Tausende von Menschen und die stehen alle hinter dir. Die sind alle das, was du auch genetisch, wissen wir heute, in dir trägst. Wusstet ihr übrigens, dass wir Neandertaler-Gene in uns haben? Also, dass wir Höhlenbewohner-Gene in uns haben? Wir wissen heute, dass sich der Homo sapiens und der Neandertaler miteinander sich gepaart haben, wie man so schön sagt. Und wir haben alle noch Anteile daran. Das heißt, unvorstellbar, wenn man sich das mal vorstellt, wer da hinter ihnen alles steht. Und da mal eine Beziehung dazu aufzunehmen und sich klarzumachen, die sind alle vergangen. Und die hat es alle gebraucht, damit es mich jetzt geht. Jetzt stehe ich an der vordersten Reihe. Vielleicht habe ich Kinder, ja, aber ich stehe erstmal an der vordersten Reihe. Und das ist die Zeit, wo es um diese Auseinandersetzung geht. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit, weil jetzt wird es dunkel. Und sich dann vorzubereiten auf die Wintersonnenwende. Und jetzt kommt eine der spannendsten Zeiten, finde ich, überhaupt in dem ganzen Jahreskreis, die Wintersonnenwende von dem 21. September. Das ist ein Zeitpunkt bis zum 6. Januar, was wir als Heilig Drei König bezeichnen. Das ist eine ganze Spanne von Jahreswechsel. Wir haben ja dieses Neujahr, dieses Silvester. Das ist eine reine Erfindung, weil wir irgendwann den julianischen Kalender eingeführt haben und dann hat man den Silvester am 31. November. Das ist nichts Altes Kulturelles. Wir können nur so feiern. Sondern das hat damit nichts zu tun, sondern es geht mehr um diese Zeit, die wir heute auch als Rauhnächte oder schon damals als Rauhnächte bezeichnen. Und jetzt bin ich bei den Germanen. Die Germanen haben ja dann von den Kelten übernommen, übrigens, das habe ich glaube ich noch gar nicht so ausgeführt. Die keltische Kultur ist untergegangen. Die Germanen waren völlig offen, das Keltische und auch das Römische und das Griechische zu übernehmen, haben die kein Problem damit gehabt und haben das zu ihrer eigenen Kultur gemacht. Deshalb gibt es eigentlich keine germanische Kultur, sondern das ist ein Wandel gewesen. Es gibt so immer wieder wird gesagt, die Germanen haben die Kelten bekämpft und ausgerottet. Das ist ein Unsinn. Sie haben das freudig übernommen, die ganze Kultur. Deshalb germanische Kultur gibt es. Dann gibt es übrigens einen kleinen Sidestep. Es gibt Hermann den Cherusker. Mitten in Deutschland steht ein 53 Meter hohes Standbild von Hermann den Cherusker. Das ist, ich weiß nicht, 1800 irgendwas aufgestellt worden, das einen germanischen Recken darstellt mit Hörnerhelm. Auch das hat es nie gegeben. Auch kein Wikinger hat jemals einen Hörnerhelm gehabt. Genauso wenig wie die Schotten einen Schottenrock gehabt haben. Das ist alles im 17., 1800 erfunden worden. Also diese ganzen alten, auch was in Filmen manchmal so ist, der Rob Roy, glaube ich, oder wie es heißt, oder diese Hollywood-Filme, wo das alles so gezeigt wird. Alles eine Erfindung, hat es damals überhaupt nicht gegeben, wenn überhaupt habt die Wikinger Lederkappen aufgehabt oder eben diese Germanen. Und diesen Hermann, den Cherusker, den hat es nie gegeben. Obwohl man, das heute Standbild steht, ich weiß nicht mehr wo, in welchem Ort, irgendwo mitten in Deutschland, 53 Meter hoch, ja, ein Recke. Und da wird sich darauf bezogen, unser Urgermane, ist alles ein Schmarrn. Die letzten Germanen, wie gesagt, waren die Wikinger. Zurück zur Wintersonnenwende. Das möchte ich noch ausführen, so, das wird dann der Abschluss sein von dem Ganzen. Diese Zeit, und das ist eine sehr interessante Zeit, es ist die dunkelste Moment, und es ist da, wo das Licht praktisch geboren wird. Jesus, der Lichtbringer, wird da geboren, passt. Und es ist nicht umsonst, dass der am 24. geboren wird. Am 21. ist zwar eigentlich die Geburt, aber zwischen dem 21. und dem 24., die gilt als Nichtzeit, als Todzeit, als Übergangszeit. Und mit dem 24. ist eigentlich wirklich der Geburt des Lichtes. Ist, man könnte sagen, die Geburt hat 3 Tage gedauert, wenn du so willst. Ja? Und deshalb ist der 24. ganz klar Christi Geburt, Jesus Geburt, das Licht, Geburt des Lichtbringers. Passt perfekt. Und dann beginnt für uns heute, sagen die Rauhnächte, beginnen am 24. Für die Germanen haben die Rauhnächte am 21. begonnen bis zum 6. Jeder Tag hat eine Bedeutung. Da gibt es genug Literatur, könnt ihr euch da schlau machen. Jeder Tag hat eine Bedeutung, hat Rituale. Es ist eine wunderbare Zeit, die Zeit zu nehmen. Ich meine, ich brauche euch nicht sagen, die Weihnachtszeit ist eine wahnsinnig Stresszeit. Vor Weihnachten, nach Weihnachten und feiern und essen und so weiter. Wir vergessen das. Und die Aufforderung ist mal wirklich mit dieser Zeit zu gehen. Und deshalb mache ich das zum Schluss, weil das betrifft ja gerade jetzt die Zeit, wo wir sind, Mitte November. Vielleicht hat der eine oder andere von euch Lust, sich darauf vorzubereiten und wirklich zu zelebrieren und wirklich innezuhalten. Es ist auch die Zeit, auch da eine mystische Zeit. Tiere können sprechen. Auch da, Geister gehen um. Man darf ja keine Wäsche aufhängen zu der Zeit in den Rauhnächten, weil sonst wird sie von den Geistern geklaut und so weiter. Gibt es viele solche Sachen. Wieso? Also auch da wieder zeigt sich die Verbindung zur Anderwelt. Die Anderwelt ist für jemand, der schamanisch unterwegs ist und sich damit beschäftigt, nichts Befremdliches, sondern es ist einfach eine Welt, die es noch gibt, eine rein geistige Welt, die existiert, mit der man Verbindung aufgehen kann. Schamanen reisen in diese Welt und verbinden sich und kriegen Informationen aus dieser Welt. Das heißt, für uns ist es halt ein bisschen oft mal ganz bisschen was Komisches, so dieses ganze Anderwelt. Wir denken immer an Jenseits. Wir denken immer an irgendwelche Zombies, die hoffentlich nicht rauskommen und die man lieber verbrennen oder Platten drauflegen aufs Grab, damit die ja nicht rauskommen. Und das ist ja ein großer Irrtum. Sondern einfach mal sich darauf einlassen, zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit zu schauen, gibt's denn sowas wie Spirits, Geister, Verbündete, Helfer aus der anderen Welt. Und sich mal darauf anzulassen, über ein Ritual, schamanisch ist es Trommeln, Räuchern, was auch immer. Die Kirche räuchert ohne Ende, oder? Weihrauch, ja? Das ist ja nichts, das haben die immer schon gemacht. Also das haben wir, sage ich jetzt mal, unsere Ahnen immer schon gemacht. Räuchern ist was ganz Natürliches, uraltes. Auch das macht die Kirche. Und dann geht es eben weiter, diese Zeit bis zu Dreikönig. Das hat übrigens was zu tun. Wir haben jetzt ja die Monate. Die sind ja irgendwann eingeführt worden, frag mich jetzt nicht mehr wann. Früher waren das Monde, daher kommt ja das Monat, Mond. Früher ist man ja mehr mit dem Mondzyklen gegangen. Und die Mondzyklen und die Monate, die Sonnenzeit, das passt ja nicht so ganz zusammen. Und deshalb war die Zeit, diese Übergangszeit, diese dunkle, auch Todzeit genannt. Und dann kommt ein ganz interessanter Zeitpunkt und damit werde ich dann schließen, und zwar das ist Heilig Dreikönig. Heilig Dreikönig kennt sie alle, ja, die Kinder laufen da rum. Kaspar, Melchior und Balthasar, CMB. Ist auch lateinisch, Christ Mansionem irgendwas, also Christ schütze dieses Haus ungefähr. Kaspar, Melchior, KMB, Katrin, Margarete und Barbara. Das waren die waren vor den drei weißen Männern, waren die drei Frauen, die drei Heiligen. Nur hat es vor denen noch jemand gegeben, das waren die drei Beten. Die Wilbet, die Borbet und also die sind übersetzt worden von der heiligen Katrin, von der heiligen Barbara, die Borbet und von der, was soll ich jetzt sagen, dass ich jetzt nicht durcheinander komme, Katharina, Barbara und Margarete, und das sind eben ganz alte weibliche Gottheiten im Sinne von Urkräften. Und zwar ist es so, dass eine war dazu zuständig für das Leben schaffen, die einen für den Lebensfaden weiterzuspinnen und die dritte war für den Lebensfaden zerstören, abschneiden. Also da sieht man den Lebenszyklus, Geburt, Leben, Tod. Und das war eigentlich so das, was die von Alters her die drei Beten symbolisch gezeigt haben. Und daraus sind die drei Heiligen, Frauen und dann letztendlich die drei Männer geworden. Kein Wunder, Patriarchat kann das nicht haben. Das, was übrigens genauso, und das finde ich ganz spannend, dass im Hinduismus gibt's auch die Dreifaltigkeit, was das Christentum ja hat, Gott, Vater, Gott, Sohn und der Heilige Geist, nämlich Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma ist der Creator, der Erzeuger, Vishnu ist der Erhalter und Shiva ist der Zerstörer. Also passt eins zu eins genau dazu. Also wir sehen, diese alten Kulturen haben auch heute noch ihre Bedeutung. Man kann sich damit auseinandersetzen, man kann darauf eingehen. Und das ist das, was mein Anliegen ist und warum ich das auch mache, weiterzugeben. Und vielleicht ist es eine Inspiration für euch, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und du kannst dich einlesen, wenn du magst. Es gibt Bücher, es gibt alles Mögliche. Meine Empfehlung nach, nimm deinen Körper und geh raus in die Natur. Und zwar dann, wenn es soweit ist. Ja, wenn es in diesem Jahreskreis, du hast jetzt sehr deutlich hier, wie das ausschauen kann, nutze die Zeit, wenn sie da ist, verbind dich, geh raus und halt mal inne, werd mal still. Du kannst gerne, dieser Vortrag hat es umrissen. Ich habe übrigens zu jedem dieser Themen einen Vortrag auch auf YouTube, kann man auf meiner Homepage auch sehen. Also zu den einzelnen Themen sage ich noch ausführlicher was, wer mehr dazu wissen möchte. Dazu ist heute einfach nicht die Zeit oder es wird zu weit führen. Du kannst dich einlesen, aber meine Empfehlung, halt inne. Atme, spür deinen Körper, verbind dich mit Mutter Erde. Öffne dich, Vater Sonne. Und zwar schau, wo Vater Sonne gerade im Moment ist. Was möchte dir Vater Sonne gerade zeigen? Was möchte mir das Licht oder die Dunkelheit gerade zeigen? Was ist es, was dich in, wo Verbundenheit stattfinden kann? Meist ist es so, dass die Menschen gerade um die Zeit November Angst kriegen. Dunkelheit mag ich gar nicht. Meine Einladung, lass dich mal auf die Dunkelheit ein. Auch auf deine eigene Dunkelheit, auf deine Schattenseiten, die gehören nämlich auch dazu. Immer nur die Idee zu haben, die Sonne müsste hell am Himmel zu stehen, ist unmenschlich, da fehlt was. Wir sind ein Wesen aus Licht und Schatten. Und den Schatten zu verdrängen, wissen wir alle, bringt es nicht. Sondern auch diesen Schatten, dieses Dunkle in uns auch wertzuschätzen, zu ehren, dieses damit umzugehen, mal dem auch zu begegnen, diese Seite zu begegnen. Also das ist die Einladung, gerade zu der Zeit. Also das ist überhaupt meine Einladung, verbind dich mit den Jahreszeiten, verbind dich mit der Sonne, krieg deine Information von Mutter Erde, deinem Körper, Vater Sonne. Wenn du magst, verbind dich mit den Spirits, soweit dir das liegt. Aber einfach geh zurück, halt inne. Ja, okay, also vielleicht eine kleine Inspiration, schaut's weiter, wo euch das hinbringt, wo ihr diese Verbindung selber eingehen könnt. Danke fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit und ja, schönes Spüren, Erleben, Fühlen, Natur und Körper. Danke.